WDR 5. Neugier genügt. Die Menschen in Griechenland sind gestern zu einer Schicksalsentscheidung aufgerufen gewesen. Da hat sich jemand, der viele Freunde in Griechenland hat, dieser jemand nicht aus der Ferne angucken wollen. Matthias Bongard, WDR-Fernsehmoderator und leidenschaftlicher Ägäis-Urlauber, hat kurzerhand seine Tasche gepackt und ist für dieses historische Wochenende nach Griechenland geflogen. Jetzt meldet er sich von dort bei Neugier genügt. Hallo Herr Bongard, vorher tüchtig Bargeld eingepackt? So, guten Morgen erstmal. Kalimera. Kalimera. Wo sind Sie jetzt und wie war dieser Montagmorgen bis zu diesem Moment? Der Montagmorgen war sehr ruhig. Das kleine Bergdorf Andelos mit etwa 200 Einwohnern, in dem ich wohne, ist genauso ruhig, wie es an jedem Morgen ist. Die Menschen, die Arbeit haben, sind auf der Arbeit und die anderen tummeln sich nicht auf der Straße. Insgesamt muss ich feststellen, dass die mediale Aufgeregtheit, die in Deutschland da ist, die ich ja in den letzten Wochen noch beobachten konnte, dass die hier gar nicht so groß ist. Die Griechen sind wesentlich ruhiger. Auch gestern der Wahltag war ganz normal. Man hat abends das Ergebnis in einer Hochrechnung sich angeguckt, hat gesagt, aha, so geht's aus. Und mit diesem Gleichmut hat man dann auch den Ton des Fernsehers in den beiden Cafenions dann ausgestellt und war nicht mehr interessiert an Reaktionen, an Stimmung, an Meinung von Politikern, Einschätzung aus Brüssel, sondern man weiß, so wie Sie das gerade formuliert haben, es war eine Schicksalswahl, aber man kann, oft zitiert, eigentlich nur zwischen Pest und Cholera entscheiden. Und welche Wahl Pest ist und welche Cholera, auch das ist nicht klar. Die Griechen lassen ein bisschen den Kopf hängen, denn sie wissen, sie haben selbst eigentlich gar keinen großen Einfluss mehr auf ihre nähere Zukunft. Das klingt so, als wenn die Atmosphäre dieser großen Athener-Demonstration, auf der Tsipras von Würde, Stolz und der Wiege der Demokratie gesprochen hat, dass diese besondere Stimmung es nicht bis auf ihre Insel geschafft hat. Nee, ich glaube auch nicht, dass sie es auf eine andere Insel geschafft hat, weil das Landleben durchaus auch sehr unterscheidet von dem Stadtleben. Und die Bilder, die wir in Deutschland wahrnehmen, sind die Bilder vom Parlamentsplatz in Athen. Aber das Leben auf dem Land und auf den meisten griechischen Inseln und auch auf dem Festland in kleineren Orten, das tickt einfach ganz anders. Hm. Sie haben ja ein, was verbindet Sie eigentlich mit Griechenland, Matthias Bongard? Wie lange fahren Sie da schon hin? Ich glaube etwas über 20 Jahre. Und fast ähnlich lang bin ich auch schon in diesem kleinen Bergdorf und kann halt eben nicht nur über ein Referendum nachdenken, sondern eigentlich über die Entwicklung, die sich hier ergeben hat. Der Fortschritt kam mit Eintritt in den Euro, kam sehr, sehr schnell. Der kam überschnell für meine Verhältnisse und ich glaube, da liegt auch ein großer Knackpunkt drin. Wir müssen eigentlich nicht nur über ein Referendum reden oder über Verhandlungen, die jetzt vielleicht wieder anstehen, sondern man muss eigentlich darüber reden, was in den letzten Jahren und Jahrzehnten schiefgelaufen ist. Dafür ist es aber jetzt leider wahrscheinlich ein bisschen zu spät. Aber vielleicht kann man aus den Fehlern lernen. Sie haben ja ein Deutschland verlassen, in dem offenbar viele mit einem Ja der Griechinnen und Griechen gerechnet haben. Jedenfalls sind überdurchschnitt viele jetzt hier sehr überrascht. Was hatten Sie denn vorher getippt? Ich wusste halt eben nur das, was auch prognostiziert wurde, dass es ein etwa 50-50 werden könnte. Aber die Menschen waren auch gar nicht so erstaunt über das Nein. Es hat sehr viel, glaube ich, mit dem Stolz zu tun und dass man einfach auch kaum mehr eine Chance sieht, aus dieser Krise rauszukommen und jetzt einfach sich nochmal erhebt, die Brust ein bisschen aufpumpt und sagt, nein, wir sind dagegen. Und dieses Dagegensein, das muss man ja auch verstehen, denn die Griechen haben im Moment ein Alltagsleben an das, finde ich, muss man viel mehr denken und auch genau auf das gucke ich, das nicht mehr normal ist. Ich war am Samstag, war ich in der Küstenstadt Kalovasi, da wo man alles einkaufen kann. Ich war im ersten Laden, da war ich der einzige Kunde. Ich war im zweiten Laden, da war ich der einzige Kunde und da bin ich in den Supermarkt gegangen. Samstags mittags um 12 Uhr, da sind normalerweise 4 Kassen geöffnet. Es war eine Kasse geöffnet und vor mir war eine Person, die kaufte 2 Flaschen Getränke und 2 Weißbrote. Das normale Leben ist zum Erliegen gekommen. Die einzigen Schlangen, die man sieht und wo es belebt ist, ist tatsächlich von den Bankautomaten. Und vor der ersten Bank standen an 15 Menschen, vor der zweiten 12 und vor der dritten nur einer. Da habe ich mir gedacht, ach, was ist da los? Und dieser ältere Herr guckte fast stoisch auf den Bildschirm des Bankautomaten und las immer wieder die Zeile, hier kein Geld mehr, besuchen Sie die nächste Filiale dieser Bank, die im Übrigen, glaube ich, 30 Kilometer weg ist. Der Mann ging aber nicht weg, sondern er guckte einfach immer da drauf und das war so eine Mischung zwischen, das will ich einfach nicht wahrhaben, mein Leben ist ganz, ganz merkwürdig geworden. Und ich glaube, nach dem, was alles besprochen wird, auch in Deutschland, in Talkshows, in den Zeitungen, es geht immer um EU, es geht um IWF, es geht Europa, Europäischen Währungsfonds, es gibt Politiker. Diese Betrachtungsweise haben die Menschen gar nicht mehr. Als heute Morgen hier die Nachricht ankam, dass Varoufakis zurücktreten wird, kommt so ein Schulterzucken und man sagt, ja, gut, wieder einer. Schade, den fanden wir gut, das war ein echter Grieche, der hat mal ein offenes Wort gesprochen. Aber die Aufgeregtheit um diesen Rücktritt gibt es gar nicht. Zum Beispiel ist gestern Abend auch Antonis Samaras zurückgetreten, der Oppositionsführer, jahrelang in der Regierung gewesen, die letzten drei. Das kratzt hier keiner auf gut Deutsch. Also da gibt es schon eine Hornhaut auf der politischen Seele, da ist schon Resignation, ja, oder was beschreiben Sie mir da? Die Hornhaut ist auf jeden Fall da, denn das Vertrauen hat man schon länger in die Politik verloren, denn die Krise dauert mittlerweile mehr als 5 Jahre an. Und dass die jetzige Regierung von jetzt auf gleich an die Macht gekommen ist, war ja eindeutig Ausdruck dafür, dass man gesagt hat, den alten vertrauen wir nicht mehr. Und so eine Partei wie Syriza kommt dann von 4% auf über 30% von einem Tag auf den anderen. Der Politik vertraut man eben nicht. Man weiß genau, dass man mit falschen Zahlen in die EU gekommen ist, dass es immer große Versprechungen gibt und man kann gar nicht mehr auf Politik bauen, sondern sich eigentlich mehr in das Schicksal ergeben. Denn es ist für die Menschen hier, die hier leben, ist jetzt ein Montag, an dem man einen Job hat oder nicht. Es ist ein Montag, an dem sich ja die Zukunft nicht ändern wird, aber sie wissen, dass die Gegenwart sehr bescheiden ist und die Menschen haben ja eigentlich Sorgen. Sie haben auch so viele unbeantwortete Fragen. Zum Beispiel, was würde bei einem Grexit passieren? Was ist mit den ganzen Krediten, die die Menschen haben auf ihre Autos, auf ihren Pick-up, auf ihr Haus, wo man ihnen jahrelang gesagt hat, ihr könnt investieren, wir leihen euch Geld, macht eure Häuser schön, gebt den Esel mal in die Rente und kauft euch einen schönen Wagen fürs Land, für das Olivenfeld in Berg. Diese ganzen Gelder, die auf ihren Schultern lasten, um die machen sie sich jetzt auch richtig Sorgen, denn sie wissen, mit einem Grexit können sie diese ganzen Kredite, die sie am Laufen haben, überhaupt nicht mehr bedienen. Sagt Matthias Bongert, der im Bergdorf auf Samos sitzt und das Referendum vor Ort beobachtet hat und uns davon jetzt bei Neugier genügt erzählt. Sie sind ein Deutscher, Matthias Bongert, und haben möglicherweise auch die Plakate gesehen, die in Griechenland hingen, vielleicht noch hängen. Abgebildet ist ein grimmig guckender Schäuble und darunter steht, 5 Jahre hat er euer Blut getrunken. Jetzt sagt Nein zu ihm. Was ist das für eine Atmosphäre gegenüber einem Deutschen, oder hat das mit dem Verhältnis zu Ihnen auf Ihrer Insel gar nichts zu tun? Überhaupt nicht hat das was mit zu tun. Kein Tourist, glaube ich, hat hier erlebt. Ich habe mich alle gefragt, ob sie hier schlecht empfangen worden, ob sie was gegen die Deutschen haben. Das ist ein Ränkespiel, die in der Politik läuft. Diese Häme, diese Verbissenheit. Aber hier wird jeder Deutsche ganz herzlich begrüßt. Die werden sie auch nicht am eigenen Ast sägen. Das ist ihr Lebensunterhalt hier auf dieser Insel, wie auf vielen anderen, nämlich der Fremdenverkehr. Und die wissen sehr wohl zu unterscheiden, ob ich hier ins Bergdorf komme oder Wolfgang Schäuble. Ich werde herzlich aufgenommen, wie jeder andere Tourist auch. Und man spricht ruhig. Und diese Verbissenheit und dieses Böse, das ist überhaupt nicht vorhanden im Alltag dieser Menschen und auch nicht zwischen den Touristen und den Einheimischen. Und als heute Varoufakis heute Morgen zurücktrat oder es ankündigte, hieß es an dieser Stelle auch nur schade, endlich ein Mann, der normale Worte wählt, der offene Sprache wählt. Aber vielleicht ist es für die Atmosphäre weiter Verhandlungen in Brüssel ein bisschen besser, weil mit solchen Typen, die so offen und tacheles reden, da kommen die in Brüssel wahrscheinlich nicht zurecht. Welche von den Menschen, die Sie dort kennen, haben Sie getroffen und was haben die für Fragen an Sie gehabt oder keine? Oder hatten Sie Fragen an die? Die sagen natürlich, was sagt Merkel? Aber das sagen sie auch so als Floskel, weil sie einfach was Nettes sagen wollen. Oder sie fragen, wie sieht die Situation in Deutschland aus? Was soll man auf so eine Frage antworten? Da bleibe ich auch meistens stumm. Ich habe gestern beim Referendum, als ich viele gefragt habe, stimmst du mit Ja oder stimmst du mit Nein, hatten alle eine klare Meinung und sagten, Ja muss angekreuzt werden oder Nein muss angekreuzt werden. Und ich habe dann gefragt, und was verändert sich dadurch? Und dann haben sie gesagt, ja, eigentlich nicht, aber ich gehe ja wählen, ich habe eine Überzeugung, aber eigentlich könnte man auch ein Vielleicht ankreuzen, denn ändern wird dieses Referendum eigentlich gar nichts an unserer alltäglichen Situation. Hier wurde ja so berichtet, Matthias Bongert, als wenn praktisch eine drohende Spaltung in Griechenland am Horizont ist und die Frage Ja oder Nein manchmal durch Familien, durch Freundschaften oder sogar Liebesbeziehungen als Front verlief. Haben Sie das anders wahrgenommen? Ich habe es ganz anders wahrgenommen. Ich glaube, Medien suchen sich da auch solche Geschichten, damit man ein bisschen da auf die Sahne hauen kann und diese Zerstrittenheit auch dann als Thema nutzen kann. Ich habe hier schon in den Cafenion so viele Diskussionen erlebt, die auch laut wurden, um ganz banale Dinge. Aber um alles, was um das Referendum zu besprechen war, das war ganz ruhig und gelassen. Es gab keine bösen Worte. Und wen ich auch gefragt habe, der sagte, das ist doch kein Problem. Jeder hat da seine Meinung und jeder geht in das Wahllokal. Und ich habe auch gestern das Wahllokal besucht und habe mich mal eine halbe Stunde hingesetzt. Völlig ruhig, kein Nachfragen, keine Beschimpfung, kein grimmiges Gucken. Ich hatte den Eindruck, dass es in Griechenland wirken, in den Cafés uns so ruhig zugeht wie gerade in diesen Tagen. Ja gut, also gestern tagsüber war es auch hier sehr ruhig und trotzdem sehr gespannt, weil alle auf den Ausgang guckten. Wie ging der Tag denn dann gestern für Sie weiter? Wo waren Sie nach dem Wahllokal, Matthias Bongardt? Nach dem Wahlausgang habe ich überlegt, ob ich mich in ein touristisches Dorf mit vielen deutschen Touristen begebe und habe gedacht, nee, das lasse ich. Das war für mich ein ganz komisches Bauchgefühl zu sagen, warum soll ich die denn jetzt noch fragen? Ich bleibe lieber bei den Griechen sitzen und frage, was die denken, was die fühlen, was die mir von ihrem Alltag erzählen. Und ich möchte gar nicht mehr so sehr schauen, wie jetzt deutsche Touristen das Wahlergebnis bewerten. Für mich ist entscheidend, dass ich mit jemandem zusammensitze und der mir erzählt, dass die EU ihm an sich zu einem ganz guten Leben verholfen hat und er mal 2000 Euro verdient hat im Monat und jetzt nur noch 500 verdient und dass das einfach nicht mehr klappt und dass es immer schlimmer wird und von Tag zu Tag wesentlich kritischer in allen normalen lebenslangen Punkten in der Versorgung. Und die Sorgen der Menschen höre ich mir im Moment lieber an als politisches Statement. Gut, die haben wir natürlich hier zuhauf. Gestern im Presseclub auf WDR 5 sagte ein Kollege, nach einem Grexit würde der Griechenlandurlaub wieder so super günstig wie zu Zeiten der Drachme. Denken da Menschen, die vom Tourismus leben in Griechenland, in eine ähnliche Richtung? Ich glaube, das zeigt viel von der Solidarität oder nicht vorhandenen Solidarität in dieser europäischen Idee. Und es ist, glaube ich, immer mehr klar, dass die EU eine Wirtschaftsunion ist. Und ich mache es mal plakativ, dass ein Land wie Griechenland mit Feta-Produktion nicht gegen Automobilindustrie ankommen kann, wie in westlichen Ländern, das ist eindeutig klar. Diese Maßstäbe, die auf Griechenland angelegt werden in der EU, wie dieses Land sein soll, die wird es auch in näherer Zukunft nicht geben können. Die Länder sind so unterschiedlich. Ich meine jetzt nicht nur Griechenland im Verhältnis zu Deutschland, sondern der EU, dass mit dem Wirtschaftsliberalismus aber ein Hut übergestülpt wird, ein Hut aufgesetzt wird, der so ein bisschen gleichmacherisch klingt und wo es heißt, ihr müsst euch so und so verhalten. Und wenn ich mir diese Insel angucke und ihre Veränderungen in den letzten 15 Jahren, was hier an Maßnahmen, an unsinnigen in meinen Augen Maßnahmen stattgefunden hat, wo immer ein großes Schild dran steht, hier baut die EU einen kleinen Straßenabschnitt, 5,5 Millionen Euro wird er kosten und da macht man aus einer etwas längeren Kurve, macht man eine Gerade und hat dann fast eine Autobahn irgendwo hingebaut, wo drei Autos am Tag drüber bauen und davon konnte ich zig Beispiele aufführen und ich glaube einfach, dass diese Idee Europa gerade wirklich bröckelt und dass die Fehler aber in den vergangenen 10, 15 Jahren passiert sind. Was erwarten die Griechen, mit denen Sie gesprochen haben, von der nächsten Zukunft, von den nächsten Wochen? Ich glaube, sie haben keine Erwartung. Sie haben eigentlich nur Hoffnung. Sie haben im Moment so was wie eine Resignation und eine Verzweiflung und auch gleichzeitig einen Gleichmut. Das finde ich sehr interessant an dieser Mentalität, die viele Griechen haben. Diese Unaufgeregtheit. Und da könnte man sagen, gut, das ist eine Gelassenheit. Man könnte aber auch sagen, sie ergeben sich in ihr Schicksal. Ich glaube, sie sitzen jetzt eigentlich auf ihren Stühlen und warten, was passiert. Was sollen sie auch machen? Was bleibt Ihnen übrig, als abzuwarten, ob die EU nochmal Verhandlungen aufnimmt, ob es nochmal Gelder geben wird? Denn es ist ziemlich sicher, dass die Banken auch in den nächsten Tagen zubleiben werden. Und die Menschen müssen einfach gucken, wie sie ihren Alltag bestreiten können, wie sie was in den Kühlschrank bekommen. Und an Luxus ist da gar nicht zu denken, sondern es ist ein Abwarten und Entscheiden tun Sie ja nicht in dem Bergdorf oder in dem touristischen Ort, sondern Entscheiden tut die große Politik in Europa und die Banken. Matthias Bongardt, WDR-Moderator und regelmäßiger Griechenland-Urlauber, hat es sich nicht nehmen lassen, zum Referendum dorthin zu fliegen, um die historische Atmosphäre in seinem Lieblingsdorf auf Samos zu schmecken. Danke für Ihre Eindrücke live hier auf WDR 5, wo Neugier genügt. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.